Wäre Petrosino erfolgreicher im Kampf gegen die Black Hand gewesen, wäre wohl auch sein Kreuzzug für die Italiener besser gelungen. Doch 1906 war ein übles Jahr. Blut, Verbündete und Boden waren verloren worden. Der Bund warf seinen Schatten inzwischen auf Petrosinos gesamte Wahlheimat. Von den prächtigen Villen Long Islands bis zu den zerklüfteten Buchten Seattles. Dem Detective schwante nichts Gutes. Heute aber würde er diese Sorgen beiseite schieben. Er musste Willie LaBarbera finden. Die Fähre legte am Ufer von Jersey an. Petrosino mietete eine Kutsche. Der Fahrer zischte die Pferde an und los ging es nach Kenilworth, etwa 30 Kilometer westlich. Am Pier zerstreuten sich unterdessen die Passagiere und ein mit Kohle beladenes Pferdefuhrwerk ratterte auf die Fähre, um den Maschinenraum mit neuem Brennstoff zu versorgen. Als das Fuhrwerk zurück an Land war, legte die Fähre wieder in Richtung Manhattan ab und es wurde still am Dock. Einige Stunden später tauchte Petrosinos Kutsche wieder auf. Er stieg aus, wartete auf die Fähre und ging an Bord. Das Schiff entfernte sich vom Pier in New Jersey, glitt über das dunkle, unruhige Wasser auf die Gaslaternen zu, die in der niedrig gebauten Stadt jenseits des Hudson funkelten. Petrosino war allein. Der Junge war nirgends zu finden gewesen. Wenn Petrosino sich über einen besonders schwierigen Fall den Kopf zerbrach, suchte er gern Zuflucht in den Opern Verdis, seines Lieblingskomponisten. Er nahm seine Geige und spielte ein ganz bestimmtes Stück. Die Provenza il Mar, Germains Arie aus La Traviata. Darin tröstet ein Vater seinen Sohn, der seine Geliebte verloren hat, indem er den jungen Mann an sein Elternhaus in der Provence erinnert, an strahlende Sonne und süße Erinnerungen. O ramenta pur nel duol, kivi gioia te brillo, eche pace cola sol, su te splendre ancor puo. O denk in deinem Schmerz daran, welche Freude dir gelacht, und dass der Friede jener Sonne über dich noch heute wacht. Unablässig spielte Petrosino allein in seiner Junggesellenwohnung diese Arie, wobei seine starken Hände den Bogen sanft durch die zarten ersten Noten und hinein in die schwierigeren Passagen führten. Das Stück ist schön, aber auch traurig. Es drückt die Sehnsucht nach Vergangenem aus, das höchstwahrscheinlich nie mehr wiederkehrt. Man kann sich gut vorstellen, dass Petrosinos Nachbarn diese Arie an jenem Abend nicht nur einmal zu hören bekamen.